unabhängig überparteilich. Nennen Sie sich Fällenurteile über Leute wie ein Gericht. Ihr seid doch nicht halb ferne Blätter von irgendwelchen Parteien. Wir haben das schon lange gewusst, ihr seid nicht ganz das Neue. Ich dachte, ihr liefert uns Nachrichten, Information. Doch jetzt haben wir erkannt, ihr belügt die Nation. Wo ist die Wahrheit? Kein Stück ist dann an Wahr. Kein Blatt voll Wahrheit ist heute noch da. Nennen Sie sich Fällen und alle über Leute wie ein Gericht. Es ist ein zu glauben, was in Deutschland sein Grund steht. Wissen Sie denn gar nicht, um was es mir uns geht? Berichte voller Lüge, nichts ist daran wahr. Nennen Sie sich Fällen und Teile über Leute wie ein Gericht. Ihr seid doch nicht ein Werbeblätter von irgendwelcher Partei. Wir haben das schon lange gewusst, ihr seid nicht ganz was frei. Ich dachte, ihr liefert uns Nachrichten, Information. Jetzt haben wir erkannt, ihr belügt die Nation. Wo ist die Wahrheit? Kein Stück ist daran wahr. Kein Land voll Wahrheit.